Mein Freund Stuff wird sich wundern. Ich hab immer gewusst, du schaffst es. Wir sind über den Berg, Elisa. Oh, komm ganz nah zu mir. Ich muss früh wieder raus, Elisa. Am dritten Verhandlungstag ist Bürgermeister Gareis als Zeuge geladen. Gareis ist seitdem ein bisschen nervös. Zusammen mit seinem treuen Faktotum Pikbusch sucht er in Schubladen, Regalfächern, zwischen Leitsordnern und noch nicht abgehefteten Papieren nach einem grauen Papierumschlag. DIN A5. Sie auch nicht weitersuchen. Meinen Sie wirklich, dass Sie gefragt werden, was darin gestanden hat? Na, todsicher werde ich danach gefragt. Und wenn Sie sagen, Sie hätten diesen Geheimbefehl gar nicht bekommen? Menschenskind, ich hab doch dafür quittiert. Und hier hat der Umschlag gelegen, hier auf meinem Schreibtisch. Vielleicht hat und dann war er weg. Vielleicht hat ihn irgendwer geklaut. Wollte ihn eins auswischen. Möglich ist alles. Dieser verdammte Geheimbefehl vom 26. Juli, vom Regierungspräsidenten Temporius in Stolpe persönlich an Gareis gerichtet, für den Fall zu öffnen, dass er nicht mehr Herr der Lage ist. Ach, Schluss damit, Pikbusch. Geben wir's auf. Er setzt sich seufzend. Wird er diesen 26. Juli nie los, diesen elenden Montag? Er erinnert sich daran nur noch als ein einziges böses Getümmel im Zentrum seiner Stadt Altholm, zwischen kampfentschlossenen, aufgestachelten Bauern und bis aufs Blut gereizter Polizei, an Gebrüll, Geschrei, an blessierte Hüben und Drüben. Und als der Kampfplatz geräumt war, ist auch die Botschaft aus Stolpe fortgeräumt worden. Aber wohin? Und von wem? Wenn er sie fände, würde Gareis sicher breit grinsen. Was sich so ominös anhört, Geheimbefehl, das ist weiter nichts als die Anordnung für internen Polizeiverkehr und dass dem Herrn Bürgermeister Gareis anheimgestellt ist, 200 Schaften Polizei anzufordern, wenn er mit seiner Altholmer Schupo nicht mehr zur Rande kommt. Aber die 200 Schaften sind an jenem Montag angerückt, ohne dass sie von Gareis gerufen wurden. Wüsste er darum, so könnte er gelassen seiner Vernehmung entgegensehen. Aber vielleicht, denkt er, wird die Sache gar nicht erwähnt. Ich werde Sie jetzt vereidigen, Herr Zeuge. Sprechen Sie mir nach. Bitte nicht die religiöse Formel. Gut. Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage und nichts als die Wahrheit. Um uns ein Bild vom 26. Juli zu verschaffen, müssen wir die Vorgeschichte beleuchten. Herr Zeuge, war die Demonstration der Bauern am 26. Juli in Altholm ordnungsgemäß angemeldet? Sie war ordnungsgemäß angemeldet. Haben Sie als Bürgermeister die Erlaubnis gegeben? Ich habe keine Veranlassung gesehen, sie nicht zu geben. Erst ein Brief des Bauernführers Franz Reimers in der Presse hat mich stutzig gemacht. Er rief zu Kundgebungen vor dem Gefängnis auf. Ich habe dann mit dem Landwirt Bentin verabredet, er soll am Tag der Demonstration mit den Bauernführern zu mir kommen. Aber Bentin hat sein Versprechen nicht gehalten. Im Übrigen war ich in Urlaubsvorbereitungen und hatte die Geschäfte an Herrn Polizeioberinspektor Frerksen übergeben. Ruhe bitte! Herr Justizrat? Erlauben Sie einige Fragen an den Zeugen. Bitte. Sagen Sie, Herr Bürgermeister, hat nicht am Vortag der Demonstration eine Besprechung mit Regierungsvertretern in Altholm stattgefunden? Richtig. Hat an dieser Besprechung nicht auch Herr Polizeioberinspektor Frerksen teilgenommen? Ja, Herr Frerksen war zugegen. Ist in dieser Besprechung von Regierungsseite gesagt worden, die Bauernschaftsbewegung ist gefährlicher als die KPD und man müsse daher besonders scharf gegen sie vorgehen? Einzelne Worte sind mir nicht mehr erinnerlich, aber zwischen meiner Auffassung und der Auffassung der Regierung bestanden Meinungsverschiedenheiten und die bestehen heute noch. Die Regierung wünschte völliges Verbot der Demonstration. Ich habe das Verbot abgelehnt. Konnte ein Dritter aus den Worten der Regierungsvertreter entnehmen, dass die Regierung ein exzeptionell scharfes Vorgehen gegen die Bauernschaft wünschte? Nun,